Penny. Warum haben Sie die Kaiserin Elisabeth ermordet? Chalamalora! Antworten Sie, Luigi Lucchini! Warum? Warum? Nacht für Nacht dieselbe Frage. Seit 100 Jahren! Was soll die Fragerei, Mörder? Ich bin tot! Das gemeine Attentat auf die Kaiserin von Österreich! Oh, verdifuttere! Nennen Sie endlich die Hintergründe! Die Hintergründe? Ich habe sie ermordet! Weil sie es wollte. Reden Sie keinen Unsinn! Sie wollte es! Dafür gibt es ehrenwerte Zeugen? Was für Zeugen sollen das sein? Ihre Zeitgenossen, bitte sehr. Kommen alle nicht zur Ruhe und reden immer noch von Elisabeth! Was hat es zu bedeuten, dies alte Lied, das mir seit jenen Zeiten die Brust durchglüht? Engel nennen's Freude, Teufel nennen's Pein, Menschen meinen, es muss Liebe sein. Mein Auftrag heißt zerstören, ich tu es kalt. Ich hol die mir gehören, jung oder alt. Weiß nicht, wie geschehen kann, was es gar nicht gibt. Doch es stimmt, ich habe sie geliebt. Liebe, Tod, erzählen Sie keine Märchen. Perkenner, sie liebte Heinrich Heine. Zum letzten Mal, Lucchini, wer waren Ihre Hintermänner? Der Tod, nur der Tod. Das Motiv, Lucchini. Die Liebe und dann...